Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge! Ha! Star Wars! Unendliche Weiten! Dies sind die Abenteuer des... Moment, nein, falsches Franchise. Wir reden über Knights of the Old Republic. Und warum? Wir reden noch einmal über Knights of the Old Republic. Weil ich das gern auch mal mit dem guten Jürgen reden möchte. Und deswegen habe ich ihn dazu eingeladen. Hallo Jürgen! Servus, hallo! Hi, eigentlich habe ich gesagt, hey, wir holen uns hier, keine Ahnung, Jabba the Hutt, aber ich dachte, nee. Sehr schön. Du liebst Knights of the Old Republic abgöttisch, das weiß ich. Ja, das tue ich. Ich habe, glaube ich, kein Spiel in meinem Leben öfter durchgespielt als das. War auch Teil 1 dein erster Teil? Oder ja, absolut. Das war damals bei meinem Kumpel, der hatte die erste Xbox. Oh. Ja, ich hatte die PlayStation 2 und dann hat er auf einmal dieses Spiel gehabt, weil wir beide mögen halt Star Wars, haha. Und dann habe ich da die ganze Zeit neben gesessen, aber es war halt sein Charakter. Er hat die Entscheidungen getroffen. Und irgendwann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel ich hatte, aber dann hatte ich irgendein Spiel für die PlayStation 2, das er spielen wollte. Und dann haben wir die Konsolen halt einfach mal für eine Weile getauscht. Mm. Und dann hat der Jürgen dann zu Hause in aller Seelenruhe für sich KOTOR spielen können. Hehe. Nice, cool. Wer Knights of the Republic da draußen und auch kurz genannt KOTOR nicht kennen sollte, dies sind Computer-Rollenspiele, produziert von der kanadischen Firma BioWare und unter der Leitung von Lucasfilm oder LucasArts. Der erste Teil wurde im Jahre 2003 für die erste Xbox veröffentlicht und auch irgendwann im Jahre 2003 für Windows. Bei mir war das so, ich habe davon in der damaligen GameStar gesehen und gelesen und damals so, wow, das sieht cool aus und das sieht mega nice aus, ich wünschte, ich könnte es spielen. Und habe selbstverständlich wie immer den besten, allerbesten PCs gehabt, den man haben kann. Story of your life, ja. Story of my fucking life. Und habe dann irgendwann einen Freund besucht, den ich lange aus dem Augen verloren habe, der Teil 1 und Teil 2 beide auf CD hatte für Windows. Mm. Und dann hat er mir Teil 1 ausgeliehen und hat gesagt, hier, viel Spaß. Ich so, okay, cool, nice, fuck yeah. Und habe den damaligen Freund meiner Mutter auf seinem PC gespielt, nachdem wir den besucht haben. Und da saß ich da den kompletten Tag über das komplette Wochenende und habe nur Knights of the Old Republic gespielt. Ha, good old times. Ja. Das war super. Der erste Teil war sozusagen auch mein erster Teil. Ich habe ihn geliebt. Ich liebe diesen Teil. Es ist so ein fantastisch großartiges Spiel. Und auch rundes Spiel. Wars, ja. Ich liebe die Star Wars Franchise-Spiele. Nicht alle, aber das Ding hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich find's großartig, weil die Inszenierung ist cool, die Story ist gut, das Kampfsystem ist leicht von der Hand zu machen, leicht von der Hand und wirklich sehr, sehr gut. Wie oft hast du es durchgespielt eigentlich? Um die 30 Mal inzwischen, glaube ich. Damn. Ich hatte damals auf dem PC, wo ich den da gespielt hatte, hatte ich das Problem, dass das Teil... Ich war beim Endkampf und es war zu warm draußen, ist der PC ausgegangen, weil der PC zu warm wurde. Ach, scheiße. Und ja, das heißt, ich konnte es nie beenden. Bis zu, ich glaube, wie lange ist es her? 1-2 Jahre? Irgendwie sowas? 1-2-3 Jahre? Wo ich endlich, 2022, glaube ich, ja. Ich glaube, es war 22, ja, wo ich endlich Knights of the Old Republic 1 und 2 beide durchgespielt habe. Auf der Switch. Auf der Switch, die Switch-Variante, weil die gab es dann auch noch irgendwann. Also Teil 1 und Teil 2 gibt es für so gut wie alles. Xbox, Windows, Mac, iOS, Fire Sound, Fire TV, auf dem Tablet, also auf dem Amazon Fire Tablet gab es das Ding auch, haben sie aber aus dem Markt genommen leider. Und man kann es im Prinzip überall und überhaupt spielen. Ja. Erinnerst du dich noch an die Story? Selbstverständlich erinnerst du dich an die Story. Du hast das 30 Mal durchgespielt. Ja, es spielt knapp 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, also vor Episode 4. Yavin. Ja, lange, lange, lange davor in der alten Republik. Ja. Und da war es halt so, dass halt der Jedi Revan in der Schlacht, in den Mandalorianischen Kriegen für die Republik gewonnen hat, aber dann abgehauen ist, verschwunden ist. Und jetzt aber danach dann auf einmal aufgetaucht ist mit einer riesigen, riesigen, riesigen Flotte aus dem Nichts und böse ist. Genau. Und das Spiel startet, indem du deinen Charakter erstellst. Egal, ob männlich oder weiblich, vollkommen egal. Die Hintergründe von dem, was waren die Hintergründe? Soldat, noch irgendwelche anderen zwei Hintergründe, ich weiß nicht mehr. Ja, also du warst quasi Krieger, Magier oder Dieb. Ja, richtig. Eigentlich schon, ja, genau, richtig. Und man wird am Anfang, wacht man auf. Man, ja, ein Gauner, ein Techniker oder ein Soldat halt. Richtig, man läuft das durch das Tutorial-Schiff und findet dann sein erstes Crewmitglied, Carth Unazi. Oder auch Guti Mac Good Guy. Guti Mac Good Guy ist richtig. Ich mag Carth. Ist auch ein total sympathischer Typ, aber er ist wirklich Guti Mac Good. Ja, auf jeden Fall, absolut. Wenn du auch nur. Also das Schöne ist ja auch bei den Spielen, du kannst dich ja auch entscheiden, tatsächlich. Geradeaus entscheiden, ob du geradeaus gut oder geradeaus böse bist. Es gibt keine graue Version. Es gibt einfach nur. Nee, da gibt es tatsächlich nur schwarz und weiß. Ja. Ja. Das hat ja BioWare typisch, war das ja für die Rollenspiele, waren sie ja auch bekannt. Also ab da zu dem Zeitpunkt, dass du dich wirklich komplett für gut oder für böse entscheiden konntest. Ja, entweder bist halt ein Jedi oder ein Sith. Ja. Richtig. Wir haben es damals beide gleichzeitig angefangen gehabt auf der Switch. Ich habe es als Guter durchgespielt und du als Böser, das weiß ich. Du als Margret Schmidt. Margret Schmidt! Und ich als ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn gerade auch nicht drauf. Verzeih mir. Irgendein bekloppter Name auf jeden Fall war es auf jeden Fall. Am Ende war es John Fantasy, ich weiß es nicht. John Star Wars. Johnny Star Wars mit seinen Kumpanen. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß damit. Gleich eines vorweg, die Switch-Version von Teil 1 ist völlig in Ordnung. Sie hat ein paar abgeschwächte Texturen, aber das ist völlig okay. Das Spiel läuft gut, es funktioniert. Die Ladezeiten sind sehr angenehm im Vergleich zur alten Xbox-Version. Oh ja, das stimmt. Die habe ich hier übrigens, beide Versionen. Ich habe beide Versionen auf der Xbox, die habe ich mir mal gekauft. Ja, habe ich auch. In der originalen Disc-Fassung, die musste ich mir mal holen. Ja, klar. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist Sammlerwert, hallo. Yes. Ich habe das Spiel auf der Xbox, ich habe es digital auf der Xbox, ich habe es digital auf der Switch und ich habe es digital auf dem PC. Also ich habe es. Und ich habe die Collector's Edition von wer war es? Boah, ich weiß es gerade nicht. Irgendeiner dieser großen Publisher hat halt für die Switch-Version eine riesige Collector's Edition gemacht und die habe ich. Cool. Das ist gut. Wo Pins drin sind, Poster drin sind, Artbook, Soundtrack, alles. Nice. Sehr, sehr cool. Ich weiß noch, wo sie aufgemacht haben, war nur Holy Mother of Collector's Editions. Später, also du bist halt auf der Suche in dem Spiel nach einer Jedi am Anfang, Bastila Shan. Deinem Schiff ist. Ja. Bastila Shan. Ja, aber sie ist ein bisschen doof, finde ich. Nee, das Ding ist, sie war halt von Jugend an eine unglaublich talentierte Jedi, die Kunst der Kampfmeditation beherrscht. Das heißt, wenn sie sich konzentriert und diese Technik anwendet, sorgt sie bei den Feinden halt dafür, dass sie sich unsicherer und nicht mehr siegessicher fühlen. Und, der Geist ihrer Verbündeten wird halt zuversichtlicher. Und damit kannst du halt jede Schlacht nochmal in eine andere Richtung bringen. Sie bufft die Party im Prinzip. Streng genommen. Ja, so kann man es natürlich auch spielmechanisch ausdrücken. Das Problem ist, dass dadurch, dass sie halt immer so ein bisschen vom Orden immer das Vorzeigemädchen war, ist sie sehr hochnäsig. Sehr eingebildet. Ja. Und auch sehr impulsiv. Und sehr leicht beeinflussbar später. Ja, vor allem das. Sehr leicht beeinflussbar, das ist das Witzige. Also, die sucht man halt auf dem ersten Tutorial-Planeten. Taris, ehrlich gesagt, den ich nicht mehr sehen kann. Absolut nicht mehr. Ja, was glaubst du, wie gern ich den noch sehe? Weil ich ihn so oft aber so oft gespielt habe. An sich eigentlich ein sehr interessantes Tutorial-Level, weil man ist da noch kein Jedi, weil man eigentlich nur so ein Typ ist, den Bastila in allerletzter Sekunde noch zur Mission dazu beordert hat. Richtig. Warum, weiß man nicht. Das weiß auch Karth nicht, deshalb vertraute die auch erstmal nicht. Genau, richtig. Aber er lässt dich trotzdem vorlaufen. Ja, weil er sich, weil er halt selber kein Anführer ist, sondern sich halt immer als Second in Command sieht. Und folgt dir dann halt. Und an sich ist Taris sehr interessant. Du hast halt die verschiedenen Schichten. Du bist halt in der Oberstadt, in der Unterstadt, in den Slums. Dadurch ist es eigentlich total interessant und auch relativ abwechslungsreich. Die Schichten zwischen Arm und Reich sind wieder extrem, wie immer in Star Wars. Ja, absolut. Und das spielt sich auch in den Dialogen halt der Leute wieder, je nachdem, wo du bist. Ja. Du hast ja auch eine Kampfarena, in der du antreten kannst, um ein bisschen Geld zu verdienen für bessere Ausrüstung. Und du kannst, also halt RPG-technisch kannst du halt verschiedene Quests annehmen, wie zum Beispiel hilf demjenigen oder tu was, oder kannst wie gesagt, in der Kampfarena Geld verdienen. Genau, oder du kannst vielen Leuten helfen. Genau, entweder du bist Kopfgeldjäger und sorgst, oder du sorgst halt dafür, dass die, auf denen ein Kopfgeld ausgesetzt ist, fliehen können. Je nachdem, ob sie eigentlich unschuldig sind oder nicht. Und, oder du rammst dir einfach eine Bipo-Klinge in den Bauch und sagst, ja, das ist mein Geld. Ja, genau. Das bleibt ja dir überlassen. Das ist das Schöne. Entweder du bist halt ein Arschloch, das halt einfach für Geld alles macht. Richtig. Oder du versuchst halt dafür zu sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Genau. Und also in dem ersten Tutorial-Planeten geht es halt darum, du musst Bastia finden. Dort triffst du dann auch auf eine Twi'lek namens Mission Veo und ihren Freund Salbar und den mandalorianischen Söldner Kandorus. Kandorus, bester Mann, ich liebe den Kerl. Kandorus Ordo. Der Typ, der bei mir immer im Maschinenraum vergammelte, weil ich ihn nie mitnahm. Bei mir nicht, ich liebe ihn. Ich mag die. Er ist halt einfach so ein Raubein-Söldner-Typ. Ja, stimmt. Und wenn du halt mal zum Beispiel die Macht hernimmst, damit du halt die Landegebühr nicht bezahlen musst, dann kommen dann immer Sprüche von ihm. Was für Idioten. Und sowas ist halt fantastisch, weil egal auf welchem Planeten du dann später landest, dann immer, hier die Landegebühr, und da kannst du immer die Macht hernehmen, da kriegst du auch keine bösen Punkte für. So, nee, ich muss nicht zahlen. Und entweder je nachdem, wen du halt dabei hast, hast du halt dann natürlich Bastila, die dann sagt, man sollte die Macht nicht für so eigennützige Zwecke verbauen. Oder du hast halt eben Kandorus, der dann sagt, was für Idioten. Stimmt, ja. Jeder der einzelnen Figuren hat doch auch auf dem Planeten, also du fliegst dann auch später mit deinem Schiff namens Ebon Hawk, was du dir von einem befeindlichen Schmuggler klaust. Von dem Slumlord also da halt, ja. Von dem Unterweltboss Davik. Der gute von Davik. Dem klaust du das Ding. Der coole Davik, von dem klaust du das Ding halt und haust halt ab, weil der Planet steht unter anderem auch unter Quarantäne, damit kein Schiff abhauen kann, was natürlich von so einem riesengroßen ähnlichen Sternenzerstörerschiff gerade umflogen wird, weil die Leute halt auf der Suche nach Bastila sind. Genau, angeführt von Darth Malak, der Schüler von Darth Revan gewesen ist. Der Mann ohne Unterkinn. Ja, genau. Und der hat halt Revan verraten, als die Jedi eben Revan gestellt haben. Das ist vor den Ereignissen des Spiels noch passiert. Revan war ja mit der riesigen Flotte angekommen und dann haben die Jedi ihn halt auf seinem Schiff gestellt und da hat Malak halt seine Chance gesehen und hat dann Revans Schiff angegriffen und dadurch hat er halt die Macht in der Flotte übernommen und ist jetzt selber der dunkle Lord. Es gibt einen Comic, der die Vorgeschichte dazu erzählt. Der ist sehr gut, kann ich nur empfehlen. Mhm. Den kann man sich mal durchlesen, da erfährt man erst, was es genau geht und so weiter und wer Revan eigentlich ist und wer Malak ist und wie die beiden sich kennengelernt haben, wie Malak zum Ritter wurde, Jan eifersüchtig wurde auf Revan und so weiter und so fort. War sehr, sehr cool. Und man trifft dann auf dem Planeten, denkst du, oh cool, jetzt habe ich meine Truppe zusammen, jetzt fliehen wir von dem Planeten, der dann auch noch beschossen wird. Das war krass, wenn du dir überlegst, wie vielen Leuten du da geholfen hast und die haben den kompletten Planeten. Ja, es ist halt krass, weil irgendwann hat Darth Malak keine Lust mehr, dass sie Bastila finden. Und dann sagt er, ja, halt irgendwann einfach zu seinem Commander, lösch den Planeten einfach aus, ich habe keinen Bock mehr jetzt. Ja. Und dann bombardieren die den Planeten halt kaputt. Also wirklich kaputt, kaputt. Taris ist tot. Taris ist komplett... Weißt du, du hast vorher, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden, zumindest beim ersten Mal spielen, brauchst du ja sehr lange dafür. Ja. Hast du da, wie du schon richtig sagst, du hast den Leuten geholfen, du hast die Charaktere kennengelernt und auf einmal ist einfach alles weg. Richtig. Nachdem die Gruppe dann es geschafft hat zu fliehen, natürlich passiert das ausgerechnet dann in dem Moment, wo du abhaust. Ja, natürlich, war noch sonst. reisen wir erstmal nach zu dem Planeten Dantooine, wo das der damalige Hauptsitz des Jedi-Ordens ist, und dann stellt sich heraus, dass der olle Revan machtempfindlich ist. Und dieselben Träume hat wie die Bastila. Und so erhält. Du meinst den Hauptcharakter, nicht Revan. Ja, sorry. Jetzt habe ich es gespoilert. Egal. Dort erhält halt Revan, so schön, der Hauptcharakter. Das hätten wir so schön aufbauen können. Hätten wir so schön aufbauen können. Erhält halt eine grundlegende Ausbildung zum Jedi-Ritter, also du. Ja, der macht nochmal so schnell den Grundkurs, weil es sich halt herausgestellt hat, dass er extrem, extrem machtfühlig ist. Richtig, weil es eigentlich wie in jeder Geschichte der Jedis heißt es dann, nein, der ist zu alt, den können wir nicht ausbilden. Wieso ist er, hä? Ja, und nach ein bisschen bitte, bitte, bitte machen sie es halt doch. Richtig. Und dann darfst du erstmal den Jedi-Code zitieren, dann darfst du dein Lichtschwert zusammenbasteln und dann hast du endlich ein Lichtschwert. Mit welchen Waffen hast du hauptsächlich gekämpft? Ich immer mit zwei. Zwei Lichtschwerter. Ja, dann. Ich glaube, jeder hat mit zwei Lichtschwertern gekämpft. Oder einer Doppelklinge. Wenn ich Sith spiele, habe ich oft Doppelklinge gespielt, halt in Anlehnung an Darth Maul, warum auch nicht. meistens halt eins in Blau, eins in Rot, weil das halt total cool aussieht. Aber manchmal aber auch halt Grün und Blau. Oder halt Rot, wenn ich halt die dunkle Seite gespielt habe. Ich habe aber Lila und Gelb genommen, weil das witzig war. Ja, Lila ist so die ganz besondere Farbe. Ja, die Samuel Jackson Farbe. Die Samuel Jackson Farbe, ja, genau. Und dort läuft man dann über den Planeten, macht halt da wieder alte Sachen und so. Und da stellt sich dann heraus, dass dass Revan und Malak halt schon mal da waren und auf der Suche nach der sogenannten Sternschmiede sind. Richtig. Und wir finden halt genau in dem Tempel, finden wir halt nur einen Teil einer Sternenkarte, aber nur einen Teil. Auf denen aber steht, wo die anderen Teile noch zu finden sind. Und so brechen wir halt zu den verschiedenen Planeten auf, wo man sich selber aussuchen kann, in welcher Reihenfolge man das dann macht. Richtig. Und jeder der Planeten hat, du kannst danach mit dem Schiff, das ist so dein Hub, das heißt, du kannst da rumlaufen, mit den Leuten reden. Wenn du zum Beispiel zu einem Planeten fliegst, du landest halt auf dem Planeten, kannst du immer noch mit deinen Leuten in deinem Schiff reden. Und zum Beispiel sagt dir dann Mission auf einem Planeten, hey, hier war mein Bruder und so weiter und hier hätte ich gerne noch was erledigen, hey, kann ich mitkommen? Und dann nimmst du die halt mit. Und so erfährst du dann auch noch die Character-Missions sozusagen. Ja, genau. Was sie dann weitergeführt haben. Auf Dantooine hat man da auch das nächste Crewmitglied eingesammelt. Juhani. Die Katzenfrau. Johanni, stimmt, ja. Johanni. Die halt der dunklen Seite verfallen war und du halt sie, also holst sie halt wieder zurück mit überreden. Oder du tötest sie, dann ist sie natürlich dann nicht Teil deiner Crew. Ha. Und die ist dann aber auch dann Guti McGut Jedi. Ja? Weißt du, vorher noch dich böse angefaucht und ich böse Seite verleiht mir mehr Macht, als du je haben wirst. Und dann hinterher, auch wenn du auch nur einen leisen Fehltritt machst, dich gleich anmeckert. Ja, ja. Und dann, also wir sind unter anderem auch auf Kashyyyk, also der Heimat der Wookiees. Wir sind auf dem Wasserplaneten Manan, der furchtbar war, by the way. Wir sind in der alten Sith-Kennwelt Corriban und auf dem, und selbstverständlich sind wir auf fucking Tatooine. Ja, kein Star Wars ohne Tatooine. Kein Star Wars ohne Tatooine. Das kann man aber die Reihenfolge machen und so entdeckt man halt dann weitere Teile der Sternenkarte und unterwegs trifft man danach auf meinen Liebling, auf meinen Lieblingscharakter. HK-47. Ich liebe HK-47. ein Killer-Protokoll-Druide, der halt wirklich die ganze Zeit eigentlich alles nur umnieten will. Ja, Ich mag ihn, den habe ich immer dabei gehabt. Ja, ja, das ist dann, da triffst du auch dann eben auf einen Java. Der ist. Und du so, kannst du das kurz übersetzen? Zu 98% bittet er uns um Hilfe. Was mit den anderen 2%? Mit den anderen 2% ist er aggressiv und sollte sofort terminiert werden. Ja, Mann. Aber, das könnte auch Wunschdecken meinerseits sein, Meister. Und er nennt alle Menschen Fleischsäcke. Ja. Absolut. Er ist ein großartiger Dude. Ich liebe diesen Kerl einfach nur. Herrlich. Hat er im Englisch nicht sogar einen bekannten Sprecher gehabt? Oh, ich weiß nicht. Die deutschen Sprecher sind fantastisch. Die deutsche Synchro davon ist generell einfach großartig. Ja. Deutsche Synchronisation ist absolut fantastisch. Aber es ist eigentlich BioWare-typisch. Die deutschen Synchros sind laut BioWare. Ja, egal bei welchem, die waren eigentlich immer gut. Außer vielleicht beim allerersten Baldur's Gate, aber meine Güte. Hey, jetzt gibt's Geschmäckchen auf der Umme, war einfach nur großartig. Immer auf die Augen! Ah! Boah, immer auf die Augen! Super. Minsk und boah, krass. Fantastisch. Ich liebe es. Hallo, das war einfach nur absolut großartig. Da braucht man nicht drüber diskutieren. So, ja, es ist ikonisch, aber an sich war es nicht besonders gut. Mein ostdeutscher Zwerg, fuck yeah. Der hat alles weggerockt, das war ziemlich witzig. Aber auch hier haben sie sich, hier haben sie wirklich einen Haufen guter Sprecher reingehauen. Ich weiß leider nicht, wie sie heißen. Ich habe leider keine Liste. Ja, macht er nichts, aber es ist ja generell, es ist so, vor allem wenn man bedenkt, wie viele NPCs auch Sätze haben. Ja, und keiner von denen klingt scheiße. Nö. Auch wenn du hörst, dass sie die Alien-Sprache immer wieder wiederholt haben. Ja, ein paar davon sind, ist schon sehr offensichtlich, dass vor allem die Twi'leks, sie sagen immer die gleichen 5 Sätze. Bataka, Inyum, Bakaka, Ninu. Naja. Ich kann es doch nicht mehr hören. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Aber am schlimmsten ist das halt, also, ist es halt auf Manan. Mit diesen Fischmenschen, die dieses Geräusche machen, ja. Das wird mit der Zeit sehr anstrengend, vor allem wenn du diese Gerichtsverhandlung führst. Oh Gott. Ja, da war ich auch kein Fan von. Du sitzt da unten und liest das Ding so. Können wir bitte weitermachen? Ja, irgendwann, wenn ich auf Manhattan angekommen bin, habe ich dann einfach den Ton abgeschaltet. Weil an sich, ich mag von der Idee Manan, dass du halt, da hast du halt sehr viel, du darfst da halt nicht wirklich kämpfen, weil da halt ein Friedensabkommen ist. Ja. Weil Manan ist halt die Quelle von Kolto, womit die Medipacks hergestellt werden. Und deshalb sind da sowohl Sith-Truppen als auch eben die Republik-Truppen und Manan ist halt die Schweiz und hält sich raus. Und wenn irgendjemand halt dagegen verstößt, wird er sofort verhaftet und den siehst du nie wieder. Ja. Und deshalb wird da sehr viel friedlich gelöst. Du musst da sehr viel selber halt herausfinden. Bist sehr viel Detektivarbeit mitunter. Sehr interessant das Ganze. Also vom Konzept her mag ich's. Ist aber halt teilweise durch immer die gleichen Hallen laufen und das Unterwassersegment ist nur anstrengend, weil du nur langsam laufen kannst. Ja, du hast sehr viel Backtracking, das stimmt. Ja. Wie gesagt, vom Konzept her mag ich Manan, ist es halt leider nicht so gut umgesetzt. Das hat Dantooine auch gehabt mit dieser komischen Romeo und Julia Sequenz da drin. Das war auch so, ach, die einen mögen die nicht, die anderen mögen die nicht. Du musst immer dahin rennen, mit denen reden, zurückrennen, dahin rennen, mit denen reden, zurückrennen, mit denen reden. Und jedes Mal tun die Gegner sich wiederbeleben. Aber an sich, wie gesagt, ich mag die Idee, dass da halt dieser neutrale Planet ist, auf dem beide Fraktionen sind. Und du halt auch mehrere Wege hast, in die Sith-Basis einzubrechen. Du kannst über den Hafen versuchen, dich einzuschleichen. Du kannst mit der gehackten Karte versuchen, dich einzuschleichen. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Es ist halt total cool eigentlich. Du hast bei fast jeder Quest immer so mehrere Möglichkeiten, sie zu erledigen, was ich ganz cool finde. Ja, das hat mir schon immer gut gefallen. Vor allem mag ich halt, wenn du so Spiele hast, wo soziale Skills durchaus was wert sind. Ja, das stimmt. Das machen nicht viele Games, das ist wahr. Aber das hat auf jeden Fall... Ist eben auch auf Tatooine interessant. Da hast du halt die eigentlich ziemlich böse Jerker Corporation, die einfach nur eine Handelskompanie ist, die eigentlich nur raffgierig die Minen da leer schürft. Ja. Und haben dabei halt so einen Stamm von Sandleuten halt aufgescheucht, die halt die Karawanen immer wieder angreifen. Genau. Und da ist es halt deine Aufgabe, das halt zu unterbinden. Und bei deinem ersten Playthrough, weil du es nicht besser weißt... Gehst halt einfach nur zu den Sandleuten und metzelst sie nieder. Und wenn du es aber ein bisschen besser weißt und dann HK-47 dabei hast, der kann dann dolmetschen und dann kannst du vermitteln und dann kannst du es auch friedlich lösen. Was auch total cool ist. Ja, kann man schon, aber die gehören einfach erschossen. Man trifft ja auch noch Joel Bindo, den trifft man auf Kashyyyk. Auf Kashyyyk, auch ein sehr, sehr interessanter Planet generell, wo du halt wirklich... Das ist der einzige graue Jedi, den ich kenne. Ja, neben Qui-Gon Jinn. Und, neben Qui-Gon Jinn ist das der einzige graue Jedi. Ja, ist wirklich so. Und auf jeden Fall ist das auch der Planet, wo du dann da ankommst und alle 3 Meter, wenn du halt deinen Zaibar, den Wookiee, nicht mitgenommen hast, hey, das ist Kashyyyk, vielleicht sollten wir den Wookiee mitnehmen. Da gehst du nochmal 5 Schritte. Hey, wir sind ja auf den Heimatplanet des Wookiees, vielleicht sollten wir ihn mitnehmen. Hey, Zaibar hat bestimmt auch was dazu zu sagen. Ist ja gut, wir erschießen. Ey, wir nehmen ihn mit, mein Gott. Und da stellt sich halt heraus, Zaibar wurde ja von seinem Dorf auf Kashyyyk wurde er halt ausgestoßen, weil er seinen Bruder halt mit den Klauen angegriffen hat. Und das dürfen die Wookies untereinander nicht, weil das halt Werkzeuge sind, keine Waffen. Ja. Und weil sich halt im Nachhinein rausstellt, dass halt sein Bruder, die sind beide die Söhne vom Häuptling gewesen und sein Bruder hat halt den Stamm an die Chaka Corporation verkauft. Richtig, ja. Und dass da reger Wookie-Sklavenhandel stattfinden kann. Und unter Wookies auch, das war ja das Weirde. Ja, das ist total strange. Und dann musst du halt in die Schattenlande gehen, für ihn was finden. Und dann und dort findest du dann eben auch den Vater und dann kannst du halt selber entscheiden, ob du das Dorf halt weiter den Sklavenhändlern überlässt oder halt an der Seite vom Vater was dagegen tust. Genau. Genau. Sein Bruder beauftragt dich ja, den verrückten Wookie zu töten und der stellt sich dann heraus als eben der Vater. Richtig, ja. Und wenn du und dann kannst hast halt Zaibar dabei und dann ist so, yo, der Zaibar hat eine Lebensschuld bei mir, wir sollten vielleicht was dagegen tun und dann löst ihr das halt auf die oder die andere Weise. Richtig. Und natürlich, auf jedem Planeten findest du dann dementsprechend natürlich auch Teile der Sternenkarte, klar. Genau. Und nachdem du die dann gefunden hast, wirst du dann gefangen genommen, ihr brecht aus, Bastila wird erstmal zurückgelassen, die dumme Nuss. Und genau, wenn du die vorletzte Sternkarte geholt hast, hol dich dann halt das Flaggschiff von Malak ein. Genau. Und dann triffst du auch so einen ehemaligen Truppenmitglied, den dann Kars zurechtweist. Und der dann preisgibt, dass du eigentlich, dass der Protagonist eigentlich der ehemalige Sith Lord Revan ist. Und nee, das sagt ja Malak selbst. Es ist so, du wirst. Nein, ihr werdet da gefoltert und du sagst halt hier, ich werde die Jedi nie verraten und dann guckt halt Saul Carath, ist das der ehemalige General von. Ja, genau, Karth, richtig. Und sagt, du weißt gar nicht, wer du bist? Das wird Lord Malak aber freuen. Und denkst du, hä, was ist denn jetzt los? Und dann schaffst du es natürlich dann zu fliehen, weil am Anfang der Mission musst du halt ein Crewmitglied aussuchen, das dann alleine dann alle befreien muss. Ja. Ist halt ziemlich cool. Du kannst halt sagen, hier die Mandalorianer, also hier der Candoris zum Beispiel, der hat so Selbstheilungskräfte. Der verletzt sich da mit Absicht selbst schwer, damit er in der Leichenhalle wieder aufwachen kann und dann da heraus halt die befreien gehen kann. Oder wenn du Julie Bindo nimmst, der kann dann mit der Macht die Wachen manipulieren, ihn rauszulassen und so weiter. Genau, richtig. So, das ist auch wieder verschiedene Möglichkeiten, das genau, zu lösen. Und dann befreit dein Crewmitglied halt euch drei und dann begegnet ihr auf der Flucht dann eben Malak. Und der sagt dir dann, dass halt du Revan eigentlich bist, der halt vom Jedi-Orden eine Gehirnwäsche bekommen hat, damit er jetzt auf der guten Seite ist. Ja. Und genau, und dann kämpft ihr gegeneinander, aber er ist halt in Anführungsstrichen, zumindest die Zwischensequenzen sagen, dass er zu stark für dich ist, obwohl er nicht so stark für dich ist. Das ist wieder dieses typische Xenoblade-Problem. Du besiegst den Gegner und verlierst in der Zwischensequenz. Ja, es ist furchtbar. Und dann kommt halt Bastila und sagt, hier, ich lenke ihn ab, ihr verschwindet. Genau. Und dann bist du dann halt ohne Bastila auf dem letzten Planeten unterwegs, während Malak halt anfängt, sie zu korrumpieren. Ja, zu konvertieren. und dann landet man dann halt, also ich mache das halt immer so, dass ich als letztes dann auf Korriban lande, weil das der Planet ist, wo du Bastila so oder so nicht mitnehmen darfst, weil die Sith sie sonst erkennen würden. Ja. Das heißt, warum nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Das heißt, sie wäre so oder so nicht dabei, also mache ich Korriban dann als letztes. Was halt auch praktisch ist, weil du auf Korriban sehr viele hier Checks hast für Überreden und du dann halt dementsprechend stark sein solltest. Und weil auch ein paar der Kämpfe sonst echt knackig sind, um ehrlich zu sein. Da ist es gut, wenn du ein voll ausgebildetes Squad hast zu dem Zeitpunkt. Richtig. Und da ist es halt so, da landest du mitten, da musst du dich halt... Wie war das? Genau, da ist halt die Sith-Akademie und du musst dich da einschleichen, weil dahinter das Tal der Lords ist, wo die Sternkarte ist. Genau. Und damit du aber dahin darfst, musst du halt dich beweisen in der Akademie. Genau, dann musst du halt... Du kannst es, wenn du als gut spielst, wird es halt ein bisschen schwieriger, als wenn du auch böse spielst. Du musst unter anderem den Kodex der Sith musst du preisgeben, du kannst Leute verraten, kannst alle gegeneinander ausspielen. Ist ganz cool gemacht. Ja, es ist als Guter, kannst du aber auch einfach so zwei von den Schülern, kannst du glaube ich sogar bei Reden zur hellen Seite überzuwechseln. Ja, zur hellen Seite zu wechseln, richtig. Ja, und die kämpfen dann für dich mit in diesem. Nee, die hauen dann einfach ab, aber du kriegst die guten Punkte dafür. Dann hast du halt noch halt den Master Uther, heißt er, glaube ich, der Chef der Akademie und seine Schülerin oder seine Second in Command, nennst du, wie du willst. Und mit der kannst du dich dann anfreunden und ihn halt verraten. Dann wird der finale Kampf halt davon einfacher, weil du sonst gegen beide gleichzeitig antreten musst. Richtig, ja. Und dann am Ende findest du alle Teile, findest heraus, wo die Sternenschmiede ist. Und brichst auf zum letzten Gefecht. Brichst auf zum letzten Gefecht, zu einem der furchtbarsten Bosskämpfe überhaupt. Ja, du landest halt erstmal auf diesem Planeten, den Sternschmiedeplaneten auf Rakata ist es, glaube ich. Und da lernst du halt wieder ganz neue Aliens kennen, die sehr komisch aussehen. Und da musst du auch erstmal den Bürgerkrieg, der da herrscht, lösen, weil man hat ja sonst gerade nichts zu tun. Weil Star Wars. Ja, richtig. Und ist auch einer der lustigsten Dialoge überhaupt. Revan war ja schon mal dort. Ja. Und hat halt da den Anführern der Ältesten, die dort sind, gesagt, ja, ich brauche Zugang zur Sternenschmiede, weil ich die halt zerstören möchte, damit halt nichts Böses mehr passiert. Weil die Sternenschmiede ist ein Artefakt der dunklen Seite. Richtig. Und je länger du da drin bist, desto mehr schürt es halt deinen Hass und so weiter. Und ist gleichzeitig aber auch eine Massenproduktionsmaschine für Droiden und Schlachtschiffe. Und dann landest du wieder bei den Ältesten und die erkennen dich natürlich, weil das ist ja die Geschehnisse davor sind ja nur 10 Jahre her, wenn überhaupt. Ich glaube, ja. Und dann, Revan, was machst du denn schon wieder hier? Das letzte Mal hast du gesagt, dass du dahin willst, um die Sternenschmiede zu zerstören. Und dann so, warum bist du diesmal hier? Und dann kannst du halt sagen, ich bin hier, um die Sternenschmiede zu zerstören. Stimmt, ja. Und dann lassen dich natürlich in den Tempel, der dafür notwendig ist, der natürlich schon von den Sith besetzt ist, weil klar ist er das. Und da kämpfst du dich da durch, landest dann oben und dann wem begegnest du natürlich? Der bösen Bastila. Ja, mit Augen-Make-up. Ja. Und dann kommt die halt zu dir. Hey, du werdet doch hier wieder der dunkle Lord der Sith und zusammen können wir Malak stürzen. Und das ist halt die wichtigste Entscheidung mitunter im Spiel, weil das über das Ende des Spiels quasi entscheidet. Richtig. Weil wenn du dich da... Wenn ja, machst du es und bringst ihn dann um, übernimmst die Sternenschmiede und unterwirfst dann mit Hilfe von Bastila und durch ihren Einfluss die Republik. Oder halt schickst du sie halt wieder weg und kämpfst halt gegen Malak und zerstörst halt die Sternenschmiede endgültig. Das ist halt die finale Entscheidung, die halt da, wie gesagt, darüber entscheidet, welches Ende du siehst. Richtig. Und man kann übrigens als männlicher Charakter Bastila daten, also romancen, und als weiblicher Charakter kannst du Karth romancen. Ja, der ist dann aber so schwer enttäuscht von dir, wenn du die dunkle Seite da wählst. Ach nee, das Interessante bei Bastila ist dann, wenn du es richtig anstellst, kannst du schon mit ihr die ganze Zeit rumflirten, kannst sagen, oh, ich liebe dich und so weiter. Und dann sagt so, oh, lasst uns eine gemeinsame Zeit verbringen. Und sagt so, oh, und dann Schwarzblende, Hellblende und du stehst wieder da. Und da ist der Impact ist dann am Ende krasser, wenn du sie tatsächlich wieder triffst, weil sie erinnert dich dann, dass ihr euch liebt und so weiter. Du kannst es sozusagen dann zurückholen, wenn du als guter Jedi spielst. Richtig, aber generell, ich mag den ganzen Banter zwischen den beiden, weil am Anfang triffst du sie ja einfach nur. Ja, die ganze Zeit. Am Anfang bist du so, ihr schaut mich schon wieder an, seht ihr etwas, was euch gefällt? Und sie, ja, wenn du dann, nein, habe ich nicht. Da habe ich so, gar nicht. Und dann ist es so, ihr könnt ruhig sagen, dass ihr mich mögt. Das ist doch völlig in Ordnung. Und dann sie, warum seid ihr nur so entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich? Und es ist halt so großartig. Und dann, es ist super. Und am Schluss sagt sie, bevor es halt zu den, dazu kommt, dass sie dann später dann wirklich die Liebe gestehst, ist halt der Moment, den du gerade sagst, dass sie diesen Kuss in der Schwarzblende haben, weil die halt den Kuss nicht animieren konnten oder wollten. Ja. Danach ist sie so, nein, das war nur ein Moment der Schwäche, lassen wir das. Das dürfen wir nicht, weil ich bin ja eine Jedi. Ja. Auf jeden Fall, wenn du der Guti McGuti bist, dann besiegst du sie halt nur da und dann flieht sie zurück zur Sternschmiede und du brichst halt mit den restlichen Good Guys auf. Und da hast du halt eben das Gespräch, was Stefan gerade richtig anspricht. Kurz vorm Finale steht sie dir halt im Weg. Und dann die dunkle Seite, ich kann nicht verlieren. Runde Nummer 1, hast sie besiegt. Ha, ihr werdet schwächer. Wieso werdet ihr nicht schwächer? Ja. Und die lichte Seite wird immer obsiegen. Nein. Weil sie hat keine Chance gegen dich, wenn dein Charakter ist da auf Level. Dein Charakter ist da auf Level 20. Und das ist ja, da laufen ja die Dungeons und Dragons Regeln im Hintergrund. Auf Level 20 bist du ja gottgleich. Ja, richtig. Und wieso habt ihr mich immer noch nicht aufgegeben? Weil ich euch liebe. Oh, Schmalz, Schmacht. Ja, Schmalz, Schmacht. Auf jeden Fall bleibt sie dann da und Kampfmeditation halt dann jetzt der Republik zu helfen, während du halt zum finalen Gefecht gegen Malak halt aufbrichst, der dann nochmal völlig unnötig deine LKW-Lano-Druiden auf dich schickt. Ja. So ein Raum, wo unendlich viele Druiden spawnen, wenn du nicht die Computer daneben abschaltest. Ja. Und wenn du nicht genug Sonden hast, um die Computer abzuschalten, musst du so viele von den Druiden abschlachten, die dann immer eine Sonde fallen lassen, damit du das halt irgendwann erledigt hast. So unnötig, so unfassbar unnötig. Ja, absolut. Und dann hast du halt das letzte Gefecht gegen ihn, was relativ nett gemacht ist. Auch wenn ich schade finde, dass du das halt alleine austragen musst, obwohl du das ganze Spiel mit deinem Team immer spielst. Ja, das ist ein bisschen schade, aber die wollten so ein episches Es sollte halt dieses der ehemalige Meister gegen seinen Schüler sein. Ich verstehe das schon. Ja, ja. Und wenn du ihn dann besiegt hast, kannst du halt nochmal zu ihm sagen, die lichte Seite wird immer obsiegen. Und er dann, wäre es anders gelaufen, wenn ich der hellen Seite weiter gefolgt wäre. Und dann fällt er halt um und Friede, Freude, Eierkuchen, Friedensmedaille, wir sind die Besten. Das Ende ist so rushed, finde ich persönlich. Ja, das ist, dann hast du ihn gerade besiegt und dann ist dann nur noch, ja, ihr seid die Helden der Republik, einen schönen Tag noch. Genau. Ihr nehmt euren, tschüss. Ja, und wenn du halt dann die böse Seite gewählt hast, du bist halt mit deinen beiden anderen Jedi-Freunden, mit Jolie und Johanni, bist du halt durch den Tempel gelaufen, weil halt nur Machtsensitive halt da reingehen. Und wenn du halt sagst, ja gut, Bastila, dann wollen wir halt zusammen das Universum erobern, weil wir haben sonst nichts Wichtigeres gerade zu tun. Und dann wendest du dich halt gegen die beiden. Das heißt, du musst Jolie und Johanni töten. Töten. Und dann kommst du halt zurück an den Strand, wo halt die anderen Teammitglieder sind. Und Carth gefällt das natürlich gar nicht. Und haut dann ab, weil der natürlich das Böse nicht unterstützt. Und dann kannst du sogar Zalbar zwingen, wenn du vorher halt die seine Quest halt gut hast, also wenn du seinen Vater befreit hast und die Sklaverei auf Kashyyyk beendet hast, kannst du Zalbar dazu zwingen, seine beste Freundin Mission umzubringen. Ja, das war so krass. Was du halt als Böser eigentlich nicht gemacht hast, es macht halt nicht viel Sinn eigentlich. Aber nee, wie gesagt, dann kannst du ihn aber trotzdem dazu zwingen, Mission zu töten, was halt voll sick ist, trotz allem. so witzig. Und dann brecht er halt dann zur Sternschmiede auf. Und dann ist, im Endeffekt läuft alles ziemlich gleich. Nur dass und dann nur dass du dann halt der dunkle Lord wirst und die letzte Sequenz halt ist, dass deine Flotte halt die Republik kaputt macht. Du fliegst mit dem Schiff in die Kamera und das war's. Dann siehst du dich noch kurz und dann ist es erledigt, ja. Ja, du hast halt nur noch so einen Haufen Leute, die halt dann für dich chanten und dann war's das, ja. Ja, richtig. Allgemein, ich finde das Spiel großartig. Rollenspieltypisch ist halt, also ist halt das D&D-Dings am Laufen. Das heißt, es wird die ganze Zeit im Hintergrund gewürfelt, ja. Aus. Richtig, also super. Levelausstiege sind halt typische mit Erfahrungspunkten. Kampftechnisch ist es eine Art, wie kannst du sagen? Kampftechnisch, wie kann man das? Kann man das es ist halt ein klassischeres CRPG. Es läuft alles rundenbasiert ab. Jede Runde dauert, ich glaube, 3 Sekunden. Ja. Es ist halt, und da wird halt dann immer gewürfelt. Dein Charakter greift an. Und dann wird halt in dem Moment gewürfelt, ob er trifft, wie mit dem Schadensmultiplikatoren und alles. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt wird halt einfach gewürfelt, ob du triffst und wenn ja, wie viel Schaden du machst. Richtig, ja genau. Dann kannst du halt immer wieder Pause wieder drücken und den Leuten dann für die nächste Runde dann den nächsten Befehl geben. Das kannst du bei jeder Figur machen. Du kannst immer zwischen den Figuren wechseln und sagen, hier, du machst halt hier die Macht Betäubung, damit er sich nicht bewegen kann und ich ungehindert draufschlagen kann mit einem höheren Multiplier. Ja. Oder du heilst mich jetzt bitte und was weiß ich nicht alles. Ja. Oder du buffst mich. Du kannst bis zu 5 Runden im Voraus planen, die du aber jederzeit auch nochmal umschmeißen kannst mit der Pause-Taste. Richtig, absolut. Ganz kurz, Bastila wurde übrigens gesprochen in Englisch von Jennifer Hale und auf Deutsch von Celine Fontanges. Ne, die Stimme kennt man aber, glaube ich. Ja, Cass von Till Dementor. Sag ich immer dazu, aber heißt Dementrode. Auch ein sehr, ist ein großer Werbesprecher auf jeden Fall. Hat auch einen Haufen Zeug gemacht. HK47 war Christopher Tabori oder Robert Missler. Robert Missler war halt super. Ja, er hat halt diese unfassbare Suffisanz in der Stimme dabei. Es ist großartig. Ja, absolut. Fand ich auch absolut. Ja, großartig. Ja, Meister. Natürlich, Meister. Ja, Meister. Natürlich, Meister. Erlaubt mir diese Fleischsäcke zu terminieren, Meister. ganz vergessen, wenn sich herausstellt, dass du Revan bist, aktiviert sich sein Rückrufprotokoll und es stellt sich heraus, dass er immer der Druide von Revan gewesen ist, den Revan natürlich selber programmiert hat. Wie könnte es auch anders sein? Ja, er ist ja auch der rebanige Revan. Ja, der allmächtige Revan. Ja, der wird doch das ganze Spiel über als der größte Stratege aller Zeiten dargestellt, einer der mächtigsten Jedi aller Zeiten dargestellt. Du bist der Dude aller Dudes, mein Freund. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich in den meisten Rollenspiele, wo ich den Namen, den Hauptcharakter selber geben kann, mich Reva nenne. Übrigens, der Soundtrack wurde produziert von Jeremy Soule, der unter anderem auch gemacht hat Dungeon Siege, Morrowind, Skyrim, Oblivion, Guild Wars, Icewind Dale. Ja, ist bekannt. Der kann Musik, der Typ, ja. Er kann so ein bisschen Musik, kann er auf jeden Fall. Wie gesagt, wir beide finden den ersten Teil absolut fantastisch. Ein absolutes Meisterwerk. Der prügelt sich immer mit mir mit Banjo und Ocarina of Time und Platz 1 meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ist er tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. 2001 wurde ein Remake angekündigt von Aspyr Media. 2001, zwei Jahre bevor das Hauptspiel entwickelt wurde. Nicht schlecht. I'm sorry, 2021. 2001 ist ziemlich witzig gewesen. 2021 kündete Aspyr Media, Lucasfilm Guns und Sony Interactive Entertainment ein Remake für PC und PS5 an, was vermutlich nicht kommen wird. Ja, das ist die haben eine Demo erstellt, die gar nicht gut ankam und jetzt ist es halt so ein bisschen im Limbus verschwunden, ja. Ja. Angeblich ist es noch, wird daran noch gearbeitet, wurde vor ein paar Monaten, glaube ich, mal kommuniziert. Aber Hoffnung haben wir da alle keine mehr. Also es wurde Aspyr weggenommen und wurde einer komplett anderen Firma gegeben. Ich weiß jetzt nicht welcher. Auf jeden Fall. Ich sag's mal so, wenn es nicht Larian ist, kann es nicht gut werden. Na komm, es gibt doch andere gute Spiele außer Larian. Ist abwarten, ob da vielleicht noch irgendwann mal was passiert. Aber so ein Larian-Ding wäre schon ziemlich witzig. Stell mir gut vor. Ja, die würden laden einfach Laserschwerter in den Teil in Baldur's Gate 3 rein. Passt schon. Ja, aber mal abgesehen davon, dass Larian nicht einfach irgendein Remake machen würde. Nee, die würden das haben die nur wirklich nicht nötig. Richtig. Der erste Teil erschien 2001 und war ein riesengroßer Erfolg. Mhm. Erschien 2003 erschien riesengroßer Erfolg und dann wunderte sich dann jeder von uns, als urplötzlich ein Jahr später der zweite Teil erschien. Knights of the Republic 2, das ist los. Der kam unglaublich schnell danach. Ja. Der kam am 6. Dezember 2004, kam das Ding auf die Xbox. Und was ja auch das war ja auch der simple Grund, warum es BioWare nicht gemacht hat. Ja, und kam erst auf die Xbox Exclusive und kam im Dezember 2004 in Amerika und Japan. In Europa kam er erst am 10. Februar 2005 für die Xbox und für Windows. Der wurde auch, wie gesagt, auch nicht mehr von denen produziert, sondern von Obsidian. Obsidian Entertainment. Obsidian Entertainment sagt der eine oder andere vielleicht was. Die sind verantwortlich für das ekelhafte Dungeons & Dragons 3, das sehr gute South Park Stick of Truth. Fallout New Vegas. Das fantastische. Ne, das mag keiner. Das fantastische Alpha Protocol. ich bin kein Fan von Fallout New Vegas. Dennoch, die haben das Ding gemacht oder auch Pillars of Eternity 1 und 2. Und die wurden dann, das ist seine Auftragsarbeit gewesen, das gute Knights of the Republic 2. Es ist bei weitem nicht so gut wie der erste Teil, finde ich persönlich. Ja, ich finde es ja, wie willst du auch hier in einem Jahr, die mussten das ja in Lichtgeschwindigkeit quasi zusammenklöppeln. Ja, tatsächlich. Und da hast du dann die halt Soundfiles der Aliens waren alle die gleichen. Sehr große, leere Räume. Die Gegner sahen alle so gut wie gleich aus. Und du hattest ganz viele Hacker 47 Druiden, die einfach schwarz gemalt wurden. Ja, das stimmt, ja. Und ich habe die Switch-Version von diesem Spiel durchgespielt, was die wohl beschissenst programmierteste Version von dem Game ist, die man spielen kann. Spielst du auf dem Laptop oder spielt die Xbox-Fassung? Spielst du auf irgendwas anderes als auf der Switch? Weil Switch es hat nur einen Hotfix gegeben, damit halt ein Dead End halt wieder funktioniert, aber das war's. Ja, das ist eine absolute Katastrophe, die Version. Eine Frechheit, keine Katastrophe, eine Frechheit wirklich einfach. Wirklich. Ja, und die wird immer noch verkauft. Schade. Oh, auch an sich, der Tutorial, die Tutorial-Mine auf dem Planeten ist eine absolute Frechheit eigentlich. 10-Stunden-Bereich. Ja, es dauert ewig. Es dauert so lange wie Taris, nur dass du halt nur mit 3 NPCs interagierst in der Zeit. Ja. Du hast unglaublich viel langweiliges Dungeon-Crawling einfach nur, wo du halt die meiste Zeit alleine bist. Richtig. Weil Kreia, die du am Anfang triffst, die bleibt halt einfach da, weil ich bin eine alte Frau, mach mal alleine. Dann triffst du dann später Etten, glaube ich, hieß er, ne? Einen Gauner. Ja, der Typ wird gesprochen von der deutschen Stimme von die Adventure-Freunde unter euch, kennt vielleicht noch Runaway von dem derselbe Sprecher wie der Hauptprotagonist, deswegen habe ich immer diesen Typen aus Runaway im Schädel. Ich mag die Stimme, er ist so eine Art Han Solo. Auf billig. Auf Wish bestellt. Han Solo auf billig. Oder heutzutage halt auf Temu bestellt, ja. Auf jeden Fall. Er ist eigentlich ganz charmant, aber er ist halt ein bisschen zu gewollt auf cool getrimmt. Ja, schon. Obwohl er eigentlich eine krasse Vergangenheit hat. Und eigentlich schon. Dein Hauptcharakter, den kannst du dir selber stellen. Diesmal stellst du direkt einen Jedi-Ritter. Ja. Auch wieder Tank, Magier oder Dieb. Ja, richtig. Und du bist ein ehemaliger General, der aus Malakor 5 als General an der Seite von Revan gekämpft hat. Und du wachst irgendwo in der Raumstation einfach wieder auf, man hat dich dein Schiff. Ja, es war ja so, dass du halt vom Jedi-Orden ins Exil geschickt wurdest, weil du eben Revan gefolgt bist. Genau. Du hast dich komplett von der Macht entsagt ursprünglich. Mit deinem Schiff, der Ebon Hawk, oder hast du im Grunde darüber? Ja, wie er auf der Ebon Hawk gelandet ist, weiß ich gerade sogar gar nicht. Aber während du halt da in diesen, du überlebst auf jeden Fall, wirst von Crea auf jeden Fall gerettet. Hat sich später herausgestellt, dass es Crea gewesen ist. Eigentlich ist es ja gar nicht Crea gewesen, sondern dann es war dein Druide. Der hat dich gerettet. Auf jeden Fall. Im Tutorial, vor dem 10-Stunden-Tutorial, spielst du einen Druiden. Ja, der hat das Schiff repariert, ja. Richtig, den spielst du da erst. Und auf jeden Fall, wenn du dann dein erstes Level up da im Dungeon Crawling hast, da merkst du, dass du auf einmal wieder machtfühlig bist, dass du die Verbindung der Macht wieder gefunden hast. Und ab da kannst du halt frei leveln. Du hast die Macht eigentlich ausgeschlossen. Ja, du hast dich davon abgenabelt. Du hast dich davon abgenabelt, richtig. Und dadurch merkst du halt, du wirst wieder machtsensitiv und kommst halt, wirst halt immer mehr wieder zum Jedi-Ritter. Oder halt zum Jedi-Arschloch, je nachdem. Ja. Und dann landet ihr nach der langweiligen Mine, da dockt noch ein Schiff an mit einem sehr speziellen Sith-Lord, der halt voll krass aussieht, mit voll dem vernarbten Körper. Der ist ein cooles Design. Wie ist er? Scion? Scion, glaube ich. Ja, der sieht aus wie so ein Typ, der aus Stein besteht. Der den Synchronsprecher von Commander Shepard hat. Ja, und, weird. Also den zweiten Commander Shepard, den männlichen. Ja. Also den ab dem zweiten Teil gesprochen hat. Und der scheint irgendeine Verbindung zu Crea zu haben. Und schlägt dir auch die Hand ab. Richtig. Und dabei merkst du, dass ihr halt über die Macht miteinander verbunden seid, weil du die Schmerzen von ihren abgetrennten Armen auch spürst. Richtig, ja. Und danach landet ihr halt dann auf Telos, den alten Halberplaneten von Carthonasi, witzigerweise. Mhm. Und da hast du quasi Taris nochmal mit den verschiedenen Stadtbezirken, wo du halt dich in jeden unnötigen Quatsch einmischen musst, wieder mit der Chaka Corporation und mit der Mafia, die auch da ist. Und das war kein guter Planet. Der hat auch ewig gedauert. Ja, weil es halt zu lange dauert. Und du halt so viel. Auf Taris hast du zumindest das Gefühl gehabt, wirklich was zu bewirken mit deinem Kram. Aber auf Telos hat sich einfach so wie Abarbeiten angefühlt. Es war richtig schlimm. Und während du da deine Abenteuer machst, findest du dann immer mehr Teile von deinem Lichtschwert, witzigerweise. Richtig, ja. Und dann landest du halt irgendwann in den Outskirts und bekommst, also du fliegst mit einem Flieger halt über den Planeten, landest weiter draußen und dann findest du deinen nächsten Companion, Baudur, der dem Volk angehört, dem auch Darth Maul angehört. Ja, genau, der war cool. Das war der Techniker, glaube ich. Ja, ein Techniker, genau, der hat mit dir im Krieg gedient, der kennt dich auch noch. Ja. Deshalb nennt er dich auch die ganze Zeit General. Richtig. Der ist cool. Ist ein ganz sympathischer Typ auf jeden Fall. Ja. Hat das Herz auf dem rechten Fleck, ist aber auch gleichzeitig sehr pragmatisch. Das ist wahr. Richtig. Und da merkst du halt auch, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist als im alten Teil. Oh ja, um Weiten sogar. Ganz schön hart. Weil die Gegner haben ein bisschen mehr drauf, sind ein bisschen intelligenter auch, muss man dazu sagen. Ja, aber die machen aber auch den Bullshit mit, wir stopfen mal einen dicken Raum voll mit Copy-Paste-Gegnern. Ja, ja, oder du hast ein freies Areal, wo du dann anstatt, ihr seid zu dritt und habt halt vielleicht Level 3, wenn überhaupt, musst aber dann schon gegen 10, 15 Gegner, die sich hinter Minen verstecken, antreten. Ja, das ist auch furchtbar. Oh. Ist halt sehr schade, weil das macht das Ganze dadurch sehr, sehr anstrengend. Ja, und deine Kameraden sind nicht die hellsten und latschen durch die Minen durch. Ja, deshalb musst du sie permanent die ganze Zeit wirklich jede Sekunde anhalten und du kannst es nicht mal kurz mal für eine Minute auf Autopilot lassen. Es geht halt einfach nicht. Aber das erinnert irgendwie an die alten Baldur's Gate-Teile, wenn du einem den Typen sagst, kannst du die Falle entschärfen, wenn der Rest da drüber läuft. Ja, fantastisch. Und das ist immer wieder gut. Wenn du den Planeten geschafft hast, dann öffnet sich aber endlich das Spiel, weil sich da herausstellt, dass du die ganzen alten versteckten Jedi-Meister suchen musst. Die haben sich nämlich alle versteckt. Und du machst dich halt auf den verschiedenen Plänen, weil natürlich musst du wieder nach Dantooine, weil Baum. Selbstverständlich. In die alte Jedi-Akademie, die jetzt zerstört ist und nur noch eine Ruine ist, wo die ganzen Schrottsammler eigentlich nur versuchen, noch wertvolles Zeug zu bergen. Ja. Wo natürlich auch wieder trotzdem Bürgerkrieg herrscht, weil es herrscht irgendwie immer Bürgerkrieg, wo wir gerade sind. Irgendwie schon. Das heißt, haben die Jedi irgendwie so an sich. Ja. Ich finde immer eine Runde, Na Shaddaa, Bürgerkrieg. Shit. Ja, Na Shaddaa, da hast du halt den Kampf zwischen der Exchange, also dieser Untergrundorganisation, und halt dem Volk. Ja. Sehr anstrengend. Und Korriban gehst ja auch noch. Aber Korriban, auch kein Star Wars ohne Korriban. Ja, das ist aber auch wirklich die ganz schlechte Variante von Korriban. Das stimmt allerdings, ja. Es ist ja auch das gleiche Set, die hatten ja keine Zeit. Ich kann es ja verstehen. Nee, das ist... Das heißt, die nehmen halt... Die Baukasten und fertig. Ja, die nehmen halt ein paar Planeten, die halt schon da sind, und verändern sie nur. Es geht ja nicht anders, das ist ja auch nicht schlimm. Aber dann landest du halt wieder im Tal der Sith Lords, wo du auch wieder in zwei von den Tombs kannst du nochmal reingehen. Gehst aber vor allem nochmal in die Sith Akademie rein, wo du nochmal von Sion natürlich angegriffen wirst. Zwischendurch wird dann eine Assassinin zu dir geschickt von einem anderen Sith Lord. Weil das hatte den Untertitel The Sith Lords. Visas Mare ist das, ne? Visas ist das, genau. Die ist blind, Visas, kann nur durch die Macht sehen. Und die wird halt von Darth Nihilus, heißt er, glaube ich, ne? Losgeschickt. Ja. Der hat auch ein krasses Design. Mit so einer Sith-Maske, die sieht sehr cool aus. Ja, das ist der Dude, der auf der Haupt, auf dem Cover ist. Mhm. Das Problem an dem Typen ist, er ist so nichtssagend, dass er verschwindet. Ja, und er hält sich mit Visas in irgendeiner Sprache, die man nicht versteht, auch ohne Untertitel, weil normalerweise haben Aliens immer Untertitel. Ja. Und wenn du ihn triffst, sagt er halt nichts, ihr kämpft nur, ja. Oh, ja. Auf jeden Fall gehört dann Visas dazu, und dann hast du auch noch die Schülerin, wenn du einen männlichen Hauptcharakter spielst. Wenn du weiblichen Hauptcharakter spielst, hast du in der Ruine bei Dantooine einen Archäologen aufgegabelt, der sich dir dann anschließt, diesen blonden Typen. Ich weiß nicht, ob du den in die Party genommen hast. Hab ich, glaube ich schon. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Ja, das Problem ist, ich habe immer männlichen Charakter gespielt, weil ich glaube, ich habe KOTOR 2, habe ich glaube ich nur 3 oder 4 Mal durchgespielt, nur, haha. Habe aber immer männlichen Charakter gespielt. Ich habe auch immer einen männlichen Charakter gespielt gehabt, aber ich glaube, dann war es kein blonder Typ, dann war es dann die... Nein, du hast einen weiblichen gespielt, du hast einen dabei gehabt, glaube ich. Ah doch, ich habe einen weiblichen, stimmt, ja. Weil wir haben das ja mit Absicht gemacht. Und, genau. Ja, die Brianna, die Schülerin von deiner alten Flamme, die halt voll eifersüchtig ist. Dass du sie, ja, dass du das ziehen kannst. In dem Spiel geht es ja generell da. Das ist das erste Star Wars Game, wo es wirklich auch mal ein bisschen um die graue Seite der Macht geht. Und, ja, stimmt. Die war ja voll eifersüchtig, dass du dich für Revan entschieden hast und sie nicht mitgenommen hast. Genau. Das konnte sie dir nie verzeihen. Und deshalb ist sie voll pissig, wenn du sie wieder triffst. Aber eine ihrer Schülerinnen, weil die leitet so ein Kloster mit einem Haufen, keine Ahnung, was sind das, Sechslinge oder so? Die sehen auf jeden Fall alle gleich aus. Copy-Paste-Linge. Ja. Und eine davon schließt sich halt dir dann an, die du dann auch tatsächlich auch zur Jedi ausbilden kannst. Du kannst tatsächlich mehrere deiner Partymitglieder zu deinen Padawan machen. Also kannst du mit der Schülerin machen, du kannst das witzigerweise mit Etten machen. Und noch mit der Söldnerin Kopfgeldjägerin, die du später triffst. Etten war machtaktiv, wusste ich gar nicht. Ja, der war ja, es stellt sich ja später heraus, dass er ursprünglich ein Jedi-Assassine oder sowas ähnliches war. Stimmt, ja. Der Präsenz vor der Macht unterdrücken kann und deshalb die Jedi angreifen kann. Ja. Und der wollte dich eigentlich töten, war das richtig. Ja, er wollte im Moment dich eigentlich töten, aber Kreia hat ihn halt aufgehalten und mit der Macht halt auch ein bisschen gefoltert. Und auf jeden Fall, wenn du dich eng genug mit ihm anfreundest, weil in dem Teil war es so, dass du mit Überreden auch die Leute mehr auf deine Seite ziehen kannst und Einfluss gewinnst. Also hier, wenn du im Gespräch das Richtige gesagt hast, du hast so viele Punkte Einfluss gewonnen bei Charakter XY. Mhm. Und, wenn du sie weiter beeinflusst, kannst du sie auch auf deine Seite ziehen. Das heißt, die haben dann irgendwann, werden die dann auch zum Beispiel böse, haben dann auch dann dieses graue Gesicht, was du bekommst. Ja, was wir auch nicht erwähnt haben, ist, wenn also das Gute und das Böse sich ändert, je heller du wirst in dem Charakterbildschirm, dann strahlst du wirklich, siehst du richtig so diese Heldenpose, und je dunkler du wirst, desto mehr reißt dein Gesicht ein, deine Augen werden zum Beispiel blass. Ja, du kriegst so. Adern an den Schläfen und so weiter. Ja. Und so cool in Teil 2 wird dann sogar auch deine Hautfarbe richtig fahl. Du wirst dann richtig grau im Gesicht. Das ist halt voll krass. Und ja. Die anderen werden dann halt auch böse oder gut, je nachdem halt, wie du sie beeinflusst. Außer bei Kreia, da funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht, Zwinker, Zwinker. Und, ja, ja, Zwinker, Zwinker. Ja, ja, Zwinker, Zwinker, wo sich auch herausstellt, dass Kreia übrigens die Meisterin von Revan gewesen ist. Richtig. Weil sie ist ja deine Mentorin in dem Spiel und die bringt dir halt bei, dass du, dass es halt keinen Sinn macht, die Welt halt nur in Schwarz und Weiß einzuteilen. Sondern dass man lieber das große Ganze im Auge behalten sollte, weil sie ist eine graue Jedi. Ja. Und bringt dir halt bei, nur gut zu sein, macht keinen Sinn. Das verändert die Welt auch nicht. Weil du, wenn du immer allen hilfst, sorgt es nur dafür, dass sie halt sich zu sehr auf andere verlassen und irgendwann hilflos sind. Sie ist chaotisch neutral. Ja, sozusagen. wie gesagt, aber sie. Du kannst sogar auch dann, in der Ebon Hawk findest dann sogar auch HK-47, den du dann auch wieder zusammensetzen kannst. Den du aber auch kaputt schießen musst am Anfang direkt. Hm. Der hat dein Dings manipuliert, dein Schiff. Das weiß ich noch. Der hat dein Schiff kaputt gemacht und den kannst du zerstören. Das waren die schwarzen Einheiten, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, welchen Companion habe ich vergessen? Du triffst noch eine Kopfgeldjägerin auf. Ich glaube, nee, war es? Doch, Nar Shaddaa war es, ne? Die mit den roten Haaren? Ja, nee, das war nicht Nar Shaddaa. Wie heißt es denn? War es Nar Shaddaa? Wo der Club ist? Du meinst Mira? Ja, ja. Mira war cool. Ja, die hatte einen Gegenspieler, einen bösen Wookie. Ja, ja. Und wenn du die böse Seite spielst, schließt sich dir auch der böse Wookie an und nicht Mira. Richtig, ja. Auch ein interessantes Detail, dass sich halt ein bisschen deine Party auch verändert, je nachdem, welche Gesinnung du hast. Das haben sie auch ganz gut gemacht, finde ich, ja. Mein Problem war halt bei, ich habe halt nur die Switch-Version durchgespielt, dass du dass das Ende, ich weiß nicht, ob das gute Ende auch kaputt war, aber das böse Ende war, irgendwann war. Beide waren kaputt. Das Spiel, die unterscheiden sich nicht wirklich voneinander. Broken. Das Spiel war komplett broken irgendwann. Weil die Kopfgeldjägerin stand nur noch an einer Stelle, ist aber gleichzeitig mit mir rumgelaufen. Es war ein absoluter Clusterfuck gegen Ende des Spiels. Also ich finde auch, dass ich weiß nicht, ob es an dem Game selber lag oder ob es an der Version lag. Ich fand das Ende komisch. Es war so, der Typ mit der Maske wurde nicht erklärt, der war einfach dann weg. Gut, wir brechen jetzt nach Mandalore 5 auf. Dann gibt es irgendwie eine Bruchlandung, du bist alleine, findest aber deine Teammitglieder auch nicht wieder. Richtig, ja. Voll bescheuert. Und dann trittst du dann alleine dann alleine durch ewige Dungeons mit 1000 Gegnern rennen, das war furchtbar. Ich meine, du bist da auch wieder auf, ich glaube, du konntest sogar über Level 20 leveln, weil du ja eine Mischklasse hattest. Ich glaube ja, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, du konntest ja zum Beispiel am Anfang vom Spiel sagen, ich bin halt ein Krieger, also hier der Jedi-Hüter mit dem blauen Schwert. Ja. Das heißt, dass du ja vor allem auf Kampf fokussiert bist. Und dann kriegst du halt, ich glaube, ab Level 10 oder wann das auch immer ist, kannst du halt nochmal eine mächtigere Klasse ansteuern. Auch wieder eine, die machtfokussierter ist oder kampffokussierter ist oder auf Fähigkeiten eben geht. Und wenn du halt von Hüter dann auf den Jedi-Waffenmeister oder wie auch immer der heißt, gehst, hast du die ultimative Kampfmaschine. Dann haust du alles zu Klump. Das stimmt, ja. Oder wenn du halt Jedi-Gesandter gewählt hast, also den Magier, und dann den Jedi-Meister genommen hast und noch mehr auf Magier gehst, dann hast du mit der Macht halt alles weggebumst. Auf jeden Fall landest du dann am Ende. Dann, dann, dann. Kreia war die ganze Zeit ein Sith Lord. Oh nein. Ja. Der Bösewicht, der von Anfang an war nicht ein Bösewicht, ist der Bösewicht. Auch mit dem furchtbaren Bullshit-Kampf. Ja, ja. Weil die beschwört dann einfach Lichtschwerter, die gegen dich kämpfen. Ja. Und vorher musst du, glaube ich, alte Meister gewesen wären oder ihre alten Schüler gewesen wären oder sozusagen ja. Sowas. Das und cool. Vorher hast du auch so einen Kampf, der irgendwie gefühlt 10 Runden gegen Sion geht, weil er durch die dunkle Macht sich immer regenerieren kann. Ja. Bis du ihn halt irgendwann eingeredet hast, dass er aufgeben soll und dann gibt er endlich auf und gut ist. Also die finale Mission ist einfach nur Bullshit. Weil an sich die Planeten sind schön gestaltet, mit schönen Quests, auch coolen Sidequests. Ich will das Spiel auch nicht schlechter reden, als es ist. Nee, es war kein also es war zu sehr gerusht, fand ich. Ja, das merkst du auch an jeder Ecke, aber es ist halt... Es war kein schlechtes, aber es war halt zu sehr gerusht. Absolut. Ja, ja, du hast so viele leere Korridore, einfach nur damit es halt ein bisschen länger geht alles. Und die Switch-Version, das ist einfach nur eine absolute Frechheit, also die ist furchtbar. Die ist so verbuggt und so kaputt, du musst cheaten in dem Game, damit du weiterkommst. Spiel die Xbox-Fassung, die kann man wenigstens noch vernünftig spielen. Oder spielt die PC-Fassung, läuft auf jedem Laptop heutzutage das Game, absolut. Aber wie gesagt, am Ende des Tages wir haben es jetzt schlechter geredet, als es ist. Es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Star-Wars-Rollenspiel. Es steht halt nur im Schatten seines Vorgängers. Leider, ja. Weil per se viele der Charaktere sind cool. Übrigens triffst du auch Candorus wieder. Ich meine natürlich Mandalore. Ja? Und der hat dem Deutschen einfach eine zu ikonische Stimme. Du hast sofort gehört, dass er das ist. Und, ja, ja, das ist leider wirklich so. Der schließt sich natürlich auch deiner Gruppe an. Und da kriegst du noch irgendeinen langweiligen, schwebenden Todesstern aussehenden Druiden, der keinen Schwanz interessiert. Ja. Aber an sich, die Sidequests sind teilweise sehr interessant, weil sie halt nicht unbedingt grau sind, weil du halt viel auch auf verschiedenen Wegen lösen kannst. Du musst mitunter einen Mord aufklären. Du hast sehr viel mit sozialen Skills, was ich ja persönlich sehr mag, dass es nicht einfach nur ist, entweder ich haue drauf oder ich haue nicht drauf. Sondern kannst. Ja, die Skills waren cool. Auch die Kämpfe sahen besser aus, fand ich. Ja, du konntest sie auch sehr viel strategischer und besser führen, aber da musstest du halt ein bisschen den Level erreichen, damit du auch die Fähigkeiten dazu hast. Und ja. Auch wieder eine meiner Lieblingssachen, du konntest halt auf, ich glaube, es war Nar Shaddaa, konntest du halt welche mit Macht überreden, dazu zwingen, dass sie einfach ein Loch runterspringen. Das war cool, gib mir dein Geld und spring da runter. Das war so nice. Ja, absolut geil. Das war so cool. Es gab auch sehr, sehr, sehr, sehr viele coole Machtinteraktionen auf jeden Fall. Was es auch im ersten Teil schon gab, aber im zweiten Teil war das so ein bisschen mehr ausgetauscht, weil du halt schon Jedi bist. Du konntest Leuten überreden, dir Sachen zu geben, Leute überreden, sich umzubringen, Leute überreden, jemand anders umzubringen. Es war sehr, sehr cool. Also es hatte sehr, sehr coole Ideen. Die aber aus Zeitmangel nicht zu Ende geführt werden konnten. Ja, leider. Die nicht ausgeflasht wurden, richtig. Vor allem hast du auf Nar Shaddaa, ich habe das ja, wie gesagt, auch mehrfach gespielt, hast du oft das Problem, dass halt das Finale-Event, dass du endlich dich mit den Exchange triffst, der Event-Trigger, der triggert teilweise nicht, egal was du machst. Ja, ja, ich weiß. Das war auch sehr, sehr frustrierend in vielerlei Hinsicht, leider. Ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages, ich würde es immer noch, ich weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis 100 würde ich dem immer noch eine 80 geben. Ich auch, ja. Es ist immer noch ein wirklich geiles Spiel, es macht halt wirklich immer noch voll Spaß, auch hervorragend auf Deutsch wieder vertont. Oh ja, fantastisch auf Deutsch verstanden. Visas hat auch die Visas gesprochen, ist eine bekannte Synchronsprecherin, ist glaube ich die Sprecherin von Carrie bei King of Queens. Ich weiß, du magst King of Queens aber die Synchronsprecherin ist gut. Mhm. Das sind alles sehr, sehr gute Synchronsprecher. Ja, auch der zweite Teil wieder fantastisch. Vor allem muss ich überlegen, dafür, dass das Spiel das ist, was es ist, als ich meine, die ganzen Zeugs und so weiter. Trotzdem, es ist synchronsprechertechnisch fantastisch. Es ist absolut großartig. Also wirklich, Dialoge sind super, es ist gut geschrieben. Die Stimme von Kreia hat man auf jeden Fall auch schon mal gehört. Ja, nur halt, es ist halt wie schon gesagt, es ist sehr, sehr viele coole Ideen halbgar zusammengebastelt. Ja, leider. Also es hätte ein Game of the Century werden können, wenn sie noch ein, zwei Jahre Zeit gehabt hätten. Richtig. Es war ein dritter Teil, war geplant. Aber der zweite war nicht erfolgreich genug, wegen als seiner Flaws. Ja. Leider, weil das Spiel war eigentlich als Trilogie gedacht. Das Spiel sollte die Suche von Meta Surik nach Revan behandeln. Also diesmal solltest du jemanden spielen, der Revan sucht. Es sollte sogar, was ich damals gelesen habe, es sollte so gemacht werden, dass du die Pfeile von deinem ersten Spielstand von Teil 1 reinladen konntest und dann deinen Revan gesucht hast. Was ich sehr, sehr hätte cool gefunden. Das gab es leider nicht. Weil was es war ja wirklich so, der Revan ist dann ja weg, je nachdem, egal welches Ende du gespielt hast. Richtig. Und du suchst sie dann halt wieder. Genau, und im zweiten Teil ist es so, dass du im Hintergrund immer wieder rausfinden kannst, so Teile von dem, was Revan jetzt so gemacht hat. Gerade auf Korriban konntest du das herausfinden. Richtig. Konntest du so ein Voice-Over von Bastila sogar finden, die ja. Revan hat sie wohl zurückgelassen, um alleine irgendwo ganz weit außerhalb des Outer Rim nach irgendwas zu suchen. Wo er aber niemand gesagt hat, was es ist. Und deshalb war Candorous auch beleidigt, weil er auch ihn zurückgelassen hat. Weil er, wie gesagt, alleine aufgebrochen ist. Also im zweiten Teil ging es, glaube ich, nur darum, noch einen extra Helden aufzubauen. Den ehemaligen General, der an seiner Seite gekämpft hat. Und das wäre bestimmt cool gewesen, im dritten Teil dann nach Revan zu suchen und dann auch deinen alten Helden wieder zu treffen aus Teil 2. Das wäre bestimmt cool gewesen. Das wäre cool gewesen. Oder so nach dem Motto, du kriegst halt also noch jemanden neuen, der halt noch irgendwie zu viele Gewalt oder irgendjemanden, ein Ex-Jedi oder Ex-Soldat oder sonst was, der halt dann dazu stößt, dann diesen General findet, also den aus Teil 2, die zusammen dann sich auf die Suche nach Revan begeben und dann auch irgendwann ein riesengroßes, böses Ganze zu besiegen. Das wäre schon cool mega gewesen. Wäre mega geil gewesen. Das wäre dann die beste Star Wars Videospiel-Trilogie aller Zeiten gewesen. Leider ist es nie dazu gekommen. 2008 gab es dann die Old Republic. Hast du das eigentlich gespielt? Jemals? Nein. Ich habe es mal, als es Free-to-Play wurde, versucht, aber mein damaliger Laptop hat es halt nicht geschafft. Dann habe ich es halt nie gespielt, obwohl ich weiß, dass es rein storytechnisch sehr, sehr, sehr, sehr gut sein soll. Weil Revan in irgendeinem der Add-ons auch beleuchtet wurde und auch aufgetaucht ist, glaube ich sogar. Richtig, ja. Es ist ein sehr, sehr gutes Story-erzählerisches Game, was gefangen ist in einem MMO. Ja, absolut. Leider. Du kannst mittlerweile... Weil BioWare, die Story-Meister sind, dazu gezwungen wurden, ein MMO zu programmieren. Ja, ich habe das Spiel damals gekauft, also gespielt gehabt, als es noch bezahlbar war. Mhm. Deswegen ist auch mein Charakter ein Legacy-Charakter. Also mein Account ist ein Legacy-Account. Das heißt, ich brauche keine Free-to-Play-Sachen kaufen oder so ein Shit. Und hab dann, als es Free-to-Play war, habe ich es nochmal richtig gespielt. Die Hauptstory von The Old Republic habe ich durchgespielt. Komplett. Die Zwischensequenzen waren mega. Ja, als guter Jedi, der das komplette Arschloch ist. Und das war so funny, weil egal, was du gemacht hast, ne? Du konntest dir manche Kämpfe konntest du sogar schwerer machen, aber egal was du gemacht hast, zum Beispiel, hey, ich habe hier, ich möchte gegen diesen Typen da kämpfen. Okay, gut, hast du gemacht. Yay, jetzt bringe ich ihn um. Was? Wieso? Ja, weil ich das jetzt für richtig halte. Und alle anderen so, aber du bist ein Jedi. Warum hast du denn jetzt so? Das ist schon richtig, was du da machst. Den Kindergarten, den du gerade in die Luft gejagt hast, das muss schon seine Richtigkeit zu haben. Das ist schon okay. Es ist super und du wirst halt immer dunkler und du wirst halt irgendwann mal mein Charakter war tatsächlich am Ende der Hauptstory, also des Hauptspiels, war tatsächlich böse, komplett böse. Trotzdem habe ich für die Guten weitergearbeitet. Es ist witzig gemacht. Interessant waren die Dungeons früher. Früher hast du mit mehreren Leuten die Dungeons gemacht. Mittlerweile kannst du sie alle alleine spielen, weil es ist im Prinzip ein Singleplayer-Spiel, wie gesagt, gefangen in einem MMO. Du konntest die Dungeons... Das ist so ein bisschen wie bei Teso, wenn man mal ehrlich ist. Ja, schon. Du konntest die Dungeons alleine machen, mit mehreren Leuten machen. Und du hast in der Zwischensequenz entscheiden können, zum Beispiel mit so einem General, hast du entscheiden können, was mit ihm passiert. Lässt du ihn beim Leben oder bringst du ihn um, zum Beispiel, oder scoldest du ihn nur. So, und das, was du gedrückt hast, da hast du die Punkte dafür gekriegt. Das Spiel hat aber ausgewürfelt, wer von euch von den vier Leuten, wenn du zum Beispiel zu viert gemacht hast, wer von euch die höhere Zahl gewürfelt hat, das gilt dann. Zum Beispiel habe ich habe immer das Böse gewählt und ich hatte manchmal Glück und wurde dann meine Variante, habe ich dann gewonnen. Die haben ihre guten Punkte gekriegt, das heißt, die haben nie gute Punkte verloren. Nur halt, es wurde dann halt meine Story abgespielt. Ich habe den Typen einfach umgebracht und jemand anders gesagt, du bist irgendwie schade. Es ist sehr, sehr geil gewesen, das Spiel. Es hat mehrere Addons. Es hat Aufstieg des Suppenkartells, Galaxy Starfighter, Galaxy Strongholds, Shadow of Revan, das war das mit Revan, Knights of the Fallen Empire, Knights of the Eternal Throne, Onslaught und Legacy of the Sith. Das Spiel läuft bis heute. Legacy of the Sith kam 2022 raus. Das Spiel ist immer noch aktiv. Es wird immer noch sehr, sehr viel dazu gepatcht. Du brauchst in diesem Spiel brauchst du eigentlich keine Nebenquests machen. Du kannst dich komplett auf die Hauptstory konzentrieren, weil du, oder auf die Story-Mission konzentrieren, weil du tatsächlich du hast keine Probleme zum Leveln. Absolut nicht. Du kannst dich aus mehreren Leuten entscheiden, was ich cool finde. Du kannst Schmuggler sein, Jedi Ritter, Jedi Botschafter, Soldat und Schmuggler oder auf der bösen Seite Sith-Krieger, Sith-Inquisitor, Kopfgeldjäger oder Imperialer Agent. Die beste Story im Game hat Imperialer Agent. Absolut. Ich habe jede Story habe ich von dem Hauptspiel durchgespielt. Jede. Das heißt Ritter, Botschafter, Soldat, Schmuggler, Krieger, Inquisitor, Kopfgeldjäger, Agent. Ich habe jede Story durchgespielt. So habe ich dieses Game geliebt. Respekt. Und fand die vom Imperialen Agenten fand ich am coolsten. Weil das wirklich so ein Agent, also ein Geheimagent im Star Wars Universum ist geil. Absolut. Spielerisch ist es halt dieses typische MMO, du drückst deine Fähigkeiten runter und läufst halt durch die Gegend. Ich hatte wirklich, wirklich Spaß damit. Also wenn ihr da draußen irgendwie Lust habt auf ein Star Wars MMO, was oder auf ein Singleplayer-Spiel mit einem MMO-Anlagen, was halt eine riesengroße Story hat, holt euch die Old Republic. Ich glaube, mehrere Add-ons sind, glaube ich, sogar free mittlerweile. Nicht alle, aber mehrere sind, glaube ich, free gewesen. Ich weiß, dass ich Shadow of Revan waren sie, glaube ich, umsonst bisher. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, du kannst dir in dem Spiel selber, kannst du, glaube ich, sogar Sachen ja spielen, weil es Free-to-Play ist und dann kannst du dir irgendwann mit der Ingame-Währung das Add-on kaufen, zum Beispiel. Klingt fair. Ist gut gemacht. Ich mag das Spiel. Ich finde es cool. Wenn man halt MMO-Fan ist oder gerne MMO spielt, kann man sich das auf jeden Fall holen. Ich finde es schade, dass es bis heute immer nur noch auf PC erschienen ist. Nie irgendwo anders. Weil das Spiel hätte es verdient, auch woanders aufzutauchen. Aber vielleicht passiert es ja noch. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich finde das Spiel absolut großartig. Aber auch allgemein die Knights of the Republic-Reihe sind halt super. Der erste Teil ist immer noch mein Lieblingsteil. Der zweite ist gut. Genauso. Ist halt wirklich gut. Er macht halt auch Spaß. Immer noch besser als viele andere RPGs, ja. Immer noch besser als viele andere RPGs, richtig. Er macht halt immer noch Fun. Du sagst halt auch, dass die Spieler halt auch noch gut sind. Ich schätze mal, dein Liebling ist auch der erste. Sagen. Ohne Wenn und Aber. Richtig. Übrigens, der Jedi Ritter in dem MMO wird in der männlichen Version gesprochen von David Hayter. Ja, lol. Der hier die Botschafter von Nolan North. Die Soldatin. Ja, von spricht er, spricht er aber wie David Hayter oder spricht er irgendwie Snake? Er spricht, ich glaube, ich habe es nur auf Deutsch gespielt, weil es Matthias Keller. Ich habe es nur auf Deutsch gespielt und ich hatte immer nur eine weibliche Version, die ich gespielt habe. Also ich hatte Marion von Stengel. Und Marion von Stengel ist eine sehr, sehr, sehr, sehr, auch eine sehr, sehr bekannte. Die war unter anderem, ist ja die Stimme von Lara Croft. aus den Tomb Raider-Filmen. Also mit Angelina Jolie. Und die habe ich halt, ich habe meistens nur die weiblichen Varianten gespielt. Dennoch, großartige Games meines Erachtens. Schade, dass es nichts mehr zu gibt. Würdest du so ein Knights of the Republic 3 aufbauen, wie ich es erzählt habe? Absolut. Oder würdest du Nein, ich finde das ganz fantastisch, dass es wirklich die beiden Stories dann zusammenführt. Ja. Oder ein großes Game machen, wo du die drei Stories einfach hintereinander spielst. Das ist natürlich auch gut. Oh, ein 80 Stunden CRPG, ja. Ein, ein 80 Stunden CRPG in Star Wars Universum. Es gibt keine weiteren Star Wars RPGs irgendwie. Es gibt, glaube ich, keine weiteren RPGs, glaube ich. Es gibt immer nur Action Games. Obwohl ja, die letzten zwei. Es gibt ja allen voran halt immer die Jedi-Spiele. Ja. Ja, richtig. Jetzt zuletzt halt hier Fallen Order und sag schon. Wie hieß es? Jedi Fallen Order und das andere. Und das andere, genau. Und das andere. Das mit dem Hintern halt. Und und ja, es ist auf jeden Fall, die Spiele sind ja wirklich, wirklich gut gewesen, aber es sind ja keine RPGs. Nee, das sind Souls-Likes. Ja, ich weiß. Ich habe sie ja beide durchgespielt. Ich habe es auch beide durchgespielt und ich fand sie beide wirklich sehr, sehr gut. Nee, ich habe ja nur Probleme mit der Technik gehabt, sonst hätte ich den zweiten ja auch lieber gemocht. Ja, kann ich verstehen. Ja, absolut. Wie hieß jetzt der zweite Verfluchte? Kann ich dir gerade wirklich nicht sagen. Ich komme gerade nicht drauf. Survivor. Survivor. Mein Gott. Star Wars Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor. Richtig, das war's. Ah, beides sehr, sehr gute Games. Ich muss ja gerade. Ich hab gestern schon gesagt, dass ich zu mir selber gesagt, als ich in so einem Livestream gehört habe, wie Leute geredet haben. Ich so, ich soll's ja nochmal spielen. War schon gut. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Star Wars Rollenspiele gibt es. Naja, es gibt ein bisschen was von Wizard of the Coast. Aber ansonsten, computerspielmäßig, gibt es halt wirklich nur Knights of the Old Republic 1 und 2. Und das MMO eben, ja. Aber halt, es ist schon traurig. MMOs gibt es halt Star Wars Galaxies, was halt Schrott war. Und The Old Republic. Das war's. Das ist schon sehr, sehr traurig. Schade. Vor allem, weil das Universum so unendlich viele Möglichkeiten bietet. Ja, schon. Ich hätte auch so gern ein neues Rollenspiel in dem Universum. Absolut. Das aber da traut sich irgendwie niemand dran und das ist halt sehr schade. Es ist sehr, sehr schade. Wie tätest du dir ein Rollenspiel vorstellen in dem Sinne? Ich hätte gern, dass die Leute von Pathfinder eins machen. Die Leute, die Pathfinder gemacht haben, die Pathfinder Games, hätte ich gern, dass sie so eins machen. Da hätte ich nichts dagegen. Mir wäre eigentlich nur wichtig, dass du halt gerne auch wie bei Pathfinder, dass du halt einfach ein sehr storygetriebenes Spiel hast, was tief in die Lore reingeht und dass du vielleicht tatsächlich auch die Wahl hast, mal keinen Jedi zu spielen. Du kannst ja gerne einen Jedi in der Gruppe haben. Ja. Kannst ja gerne einen Jedi in der Gruppe haben, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Am besten so ein Outlaw-Jedi, der so im Exil und so wie Jolly Bindo, weißt du? Und, und dass du selber die Wahl hast, möchte ich denn einen Jedi spielen oder will ich halt einen Han Solo Charakter spielen zum Beispiel, ja? Spiele ich halt lieber einen Schmuggler, der ballert, ja? Ohne Schwert, der einfach nur schießt und dass du halt dann halt einen Jedi in deiner Truppe hast und dass du halt, keine Ahnung, noch so einen alten Kriegsdruiden noch mit dabei hast, einen altgedienten und das ist oder, weißt du, es ist halt so, das wär's doch mal, dass man, weißt du, 90% der Spiele gehen halt um die Jedi, weil die Jedi nun mal der Fokus der Star Wars Geschichten sind. Ja. Stimmt. Aber einer der besten Star Wars Filme aller Zeiten, Rogue One, kommt auch ohne Jedis aus. Deshalb ist es, lass mich doch halt mal einen Charakter spielen, der keiner ist. Ich weiß, da kommt jetzt Star Wars Outlaws raus. Aber es ist halt ein Actionspiel, kein Rollenspiel. Und ich würde mir wirklich wünschen, wie gesagt, wie Pathfinder, wie halt aktuell Baldur's Gate 3, irgendwie in die Richtung, dass ich halt einen Charakter habe, wo ich selber entscheide, will ich ein Jedi sein, will ich halt ein Schmuggler sein, will ich einfach nur, oder halt blöd gesagt, einfach nur jemand, der Frachten ausfliegt, ja, und dadurch in ein Abenteuer stolpert. Man muss ja nicht immer moralisch grau sein. Man könnte sagen, also du möchtest sozusagen genau wie ich das MMO nur halt als richtiges Rollenspiel. Ja. Das hätte ich genauso gern. Ja, das wäre eine geile Idee. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich weiß, 90% der Leute würden dann, wenn sie kein Jedi spielen, Söldner spielen, aber es liegt nun mal in der Natur der Sache. Ja, stimmt. Aber dennoch, da hätte ich so Bock drauf, wenn das irgendwie möglich wäre. Das wäre schön. Aber da brauchst du halt ein wirklich kompetentes Team. Da brauchst du halt die Pathfinder gemacht haben. Da brauchst du halt die Baldur's Gate gemacht haben. Irgendein Team in die Richtung. Ja, oder die Leute, die die Pillars gemacht haben. Ja, ja. Hey, es waren ja zufällig die Leute, die die Knights of the Republic 2 gemacht haben. Freunde, na? Ja, ich sag ja, muss ja irgendwas in die Richtung sein. Das wäre schon ziemlich Du brauchst halt ein sehr kompetentes Team, das gute Storys schreiben kann, das aber auch ein brauchbares Kampfsystem programmieren kann. Ja. Besten noch mit so einem Gimmick, dass du, keine Ahnung, deine eigene Schmugglerbasis aufbaust, wenn du den Schmuggler spielst. Irgendwie, oder dass ja, du, ja. Wenn du tatsächlich in Jedi spielst, dass du deinen eigenen Jedi-Tempel wieder aufbaust mit Jedi-Jüngern und dann so, ah, das wäre so cool. Ja, ja, klar. Das ist so, diese Stronghold-Quest aus Baldur's Gate 2. Ja, das ist sowas. Ja, genau. Ja. Und auf jeden Fall sowas in die Richtung wäre halt absolut phänomenal, aber wie gesagt, da brauchst du halt ein wirklich, wirklich kompetentes Team. Und da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten und die werden dann eben nicht dafür angeheuert werden, fürchte ich. Oder die wollen das vielleicht auch selber nicht machen. Liebes Owlcat-Team, ich weiß, dass ihr zuhört. Liebes Larian-Team, ich weiß, dass ihr zuhört. Da könnte der Präsident von Larian die ganze Zeit in so einer Sith-Kutte rumlaufen. Oh, fuck yeah. Gebt uns bitte ein neues Star-Wars-Rollenspiel. Ihr habt mit Baldur's Gate bewiesen, dass ihr keine Angst vor einer großen Marke habt. Nee, na gut, die machen gerade ihr eigenes Ding. Aber dennoch, dann gibt es halt ein Owlcat. Owlcat, die haben ein Ding gemacht zu Warhammer. Das ist ein weiterer Schritt Richtung Star Wars. Ist okay. Naja. Wie gesagt, ich will nur eins, das so kompetent gemacht ist. Es muss ja nicht Larian machen, aber ich brauche eins, das so kompetent gemacht ist. Richtig. Und da geht es mir gar nicht darum, dass es die Grafikpower haben muss. Es muss nur ein kompetentes Rollenspiel sein. Ich möchte wir wollen einfach nur ein neues Star Wars Rollenspiel haben. Das ist alles, was wir wollen. Da wäre ich so dafür. Deshalb, ich gehe mit Pathfinder von deiner Seite aus voll mit. Wie gesagt, es muss nicht grafisch opulent sein, es muss nur gut sein. Richtig, es muss einfach nur gut sein und es muss einfach nur Spaß machen. Es kann auch Lore Dumps ohne Ende sein, ist mir egal. Yes. Tja, damit kommen wir zum Ende dieses kleinen Podcasts. Wir haben uns für immer gequatscht. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst, lieber Jürgen. Jederzeit. Über die großartige Jedi Knight. Und möge die Macht mit euch sein. Ja. Möge der Saft mit euch sein. dass wir beide darum hoffen, dass es endlich ein neues Star Wars Rollenspiel gibt. Macht einfach ein neues Star Wars Rollenspiel, komm schon. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber gebt uns ein neues Star Wars Rollenspiel, verdammt nochmal. Macht's gut.